Good morning, my little children. Guten Morgen, meine kleinen Kinder. There we are back again talking about little children. Wir sind wieder da und reden über kleine Kinder. Do you know, our hearts are the key to absolutely everything we experience. Wisst ihr, unsere Herzen sind der Schlüssel zu absolut allem, was wir erleben. And it happens very, very quickly that our hearts get hardened. Und es geschieht leider sehr, sehr schnell, dass sich unsere Herzen verhärten. And that's a great danger. Und das ist eine große Gefahr. So we always have to be very careful that our hearts don't get hardened. Wir müssen also immer sehr aufpassen, dass unsere Herzen nicht hart werden. Children are not like that. Kinder sind nicht so. Children don't have a hardened heart because of every little instance. We adults do. Kinder haben kein verhärtetes Herz nach einem kleinen Zwischenfall. Wir Erwachsene aber schon. We have to always remember we have to have hearts like children. Wir müssen uns also immer daran erinnern, dass wir Herzen wie Kinder haben sollen. Ich möchte euch anhand der Bibel zeigen, wie gefährlich es ist, ein Herz zu haben, das hart geworden ist. In Mark chapter 6, Jesus just finished feeding the 5000 people. In Markus 6 war Jesus gerade mit der Speisung von 5000 Menschen fertig. You remember the story. Ihr erinnert euch an die Geschichte. 5000 people, everybody hungry. 5000 Menschen, alle hungrig. No food. Nichts zu essen. Jesus multiplied bread. Also vervielfältigte Jesus Brote und Fische. This has been something that's been just kind of really shocking, kind of stunning me. Das war etwas, was mich wirklich irgendwie so in der Art schockiert und auch verblüfft hatte. Da waren also die Jünger, die nicht nur das Wunder gesehen hatten, es passierte sogar in ihren eigenen Händen. Remember. Erinnert euch. They handed out the food and it multiplied in their hands. Sie haben das Essen ausgegeben und es vervielfältigte sich in ihren eigenen Händen. Absolutely incredible. Absolut unglaublich. Look what happened immediately after they just were part of the miracle. Schaut, was unmittelbar danach geschehen ist, nachdem sie Teil dieses Wunders waren. This shows you in a shocking way how easy it is for our hearts to become hardened. Das zeigt euch auf eine schockierende Art, wie leicht unsere Herzen sich verhärten können. Mark 6, Vers 45, it says this. Markus 6, 45 sagt folgendes. Immediately he made his disciples get into the boat and go before him to the other side and he went to pray. Und zugleich nötigte er seine Jünger, in das Boot zu steigen und ans andere jenseitige Ufer zu fahren und er ging und betete. So here is the setting. Die Szene war also wie folgt. Jesus just did the miracle multiplying bread and the disciples were part of it. Jesus hatte gerade das Wunder der Brotvermehrung getan und die Jünger waren ein Teil davon gewesen. Right after that, Jesus sent them in the boat and said, "Go over to the other side." Gleich danach schickte Jesus sie ins Boot und sagte, "Fahrt auf die andere Seite." And a strong wind is on that lake. Und es wehte ein starker Wind auf dem See. And Jesus was walking on the water. Und Jesus ging ihnen auf dem Wasser entgegen. Und als er auf sie zukam, hatten sie Angst und dachten, er wäre ein Geist. Wir wissen, dass als er ins Boot gestiegen war, der Sturm sich legte und sie waren erstaunt. Look what happens in verse 51 of Mark chapter 6. Schaut euch an, was im Vers 51 steht in Markus 6. And they were greatly amazed. They were greatly amazed at the miracle they've just seen of calming the storm. Und sie entsetzten sich sehr über die Maßen nach dem Wunder, dass der Sturm sich legte. Why were they greatly amazed when they know that Jesus is the God of the supernatural? Warum waren sie so sehr verwundert, wenn sie doch wussten, dass Jesus der Gott des Übernatürlichen war? Look at this. Schaut euch das an. They had not understood about the loaves. Denn sie waren durch die Brote nicht verständig geworden. Wow. So because they didn't understand what Jesus wanted to tell them through the miracle, they are now amazed that another miracle happened. Sie hatten also nicht verstanden, was Jesus ihnen durch das Wunder zeigen wollte und waren deshalb verwundert, dass noch ein Wunder geschah. Catch a golden key, my friend. Nimm den goldenen Schlüssel, mein Freund. You know why they were so greatly amazed and why they didn't understand the miracle? Weißt du, warum sie so verwundert waren und warum sie das Wunder nicht verstanden hatten? It's in the same verse. Es steht im gleichen Vers. Because their hearts were hard. Sondern ihr Herz war verhärtet. My friend, if you allow your heart to become hardened, Mein Freund, wenn du es erlaubst, dass sich dein Herz verhärtet, First of all, we'll be so shocked when the miracle happens. Wirst du zuerst so schockiert sein, wenn ein Wunder passiert? But the most dangerous thing about it is this. Aber das Gefährliche daran ist Folgendes. You will not understand what the Lord is trying to do and say through the supernatural. Du wirst nicht verstehen, was der Herr durch dieses Übernatürliche versucht zu zeigen oder zu sagen. So what happens? Was geschieht dann? I would ever see a miracle, I would believe. Wenn ich je ein Wunder sehen würde, dann würde ich glauben. Nein, wirst du nicht. How do you know, Reinhard? Wie willst du das wissen, Reinhard? Understand how the human heart works and I understand how the Bible. Weil ich verstehe, wie das menschliche Herz funktioniert und ich verstehe auch, wie die Bibel funktioniert. You need to see a miracle in order to believe. That means your heart is already hardened. Wenn du ein Wunder sehen musst, um zu glauben, bedeutet das, dass dein Herz bereits verhärtet ist. Because you don't even understand what God is trying to say through the miracle. Du verstehst nämlich nicht einmal mehr, was Gott versucht, durch dieses Wunder zu zeigen oder zu sagen. About 40 years ago, vor ungefähr 40 Jahren, we did a special evangelistic crusade in my city in Austria. Machten wir einen speziellen Missionsfeldzug in meiner Stadt in Österreich. With a Finnish revivalist. Mit einem finnischen Erweckungsanhänger. I don't want to say the name here because Daniel won't be able to pronounce it. Ich möchte den Namen nicht erwähnen, da ihn Daniel nicht aussprechen können wird. My house, I mean, he moved in the supernatural. It was ridiculous. Er wohnte in meinem Haus, er wandelte im Übernatürlichen, es war einfach unglaublich. And there was a woman that I personally knew quite well. Und da war dann noch eine Frau, die ich ziemlich gut kannte. She said, sie sagte zu mir, I would one time see a true miracle, I would also believe. Reinhard, wenn ich einmal ein wahres Wunder erleben könnte, würde ich auch glauben. She was not a Christian, her daughter was. Sie war keine Christin, aber ihre Tochter. You know what happened? Wisst ihr, was geschehen ist? That meeting with a broken arm. Sie kam zu diesem Treffen mit einem gebrochenen Arm. Her arm in a whatever you call it, cast, and it was fractured. Ihr Arm war in einem Gipsverband, der ja gebrochen war. She was instantly healed. Sie war sofort geheilt. But she still didn't believe. Aber sie glaubte immer noch nicht. Wow. If your heart is hardened, my friend, wenn dein Herz verhärtet ist, mein Freund, no matter how many miracles you see, you will neither understand them nor will they do anything. Ist es egal, wie viele Wunder du erlebst, du wirst sie weder verstehen noch werden sie dir helfen können. Tomorrow we keep talking. Morgen geht's weiter.